Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde. Hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 36, Vers 6. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel, und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Gott segne dieses Wort. Unerschöpfliche Liebe. In diesem Bibelvers aus dem Psalm von David aus dem 36. Kapitel erfahren wir von Gottes unerschöpfliche Liebe, die in ihrer Einzigartigkeit bedingungslos ist. Bedingungslos, weil das Gottesliebe ist, die hier angesprochen wird. Die Gnade reicht so weit wie der Himmel. So sinnbildlich hier ist sie unendlich, ist unerschöpflich. Und Gottes Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen auch, unerschöpflich und bedingungslos. Und hier zeigt sich die Natur Gottes und wie Gott eigentlich ist, nämlich unser liebender himmlischer Vater. Und seine Liebe ist bedingungslos. Das müssen wir unbedingt nah an unserem Herzen halten und uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und wenn wir nicht genau wissen, wie nun Gott ist, wir haben oft ein falsches Bild von Gott, dass er nun strafend ist und uns Böses will oder irgendwie sofort bestraft, wenn wir ihn den kleinsten Fehler machen. So ist Gott nun überhaupt nicht. Jedenfalls das ist nicht, was die Bibel uns lehrt und zeigt. Und so erfahren wir besonders durch unseren Herrn Jesus Christus Gottes Liebe und die unerschöpfliche Liebe, denn Gott hat uns geschaffen. Wir sind seine Kreaturen als Menschen, in seinem eigenen Abbild geschaffen. Und das ist auch nur so in der Bibel dargestellt und erklärt. Und so, als Gott dann Mensch geworden ist durch unseren Herrn Jesus Christus, hat er in seiner bedingungslosen Liebe sich selber für uns aufgeopfert und ist für uns gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, aufgerichtet, auferstanden durch den Heiligen Geist. Und das hat er getan aus Liebe zu uns, zu allen Menschen, egal wer es ist. Jeder Mensch, der zu ihm kommt als reuiger Sünder, kann in persönliche Beziehung zu ihm kommen, Reue zeigen und Jesus ausdrücken. Herr Jesus, ich habe gegen dich gesündigt, gegen dich und nur gegen dich und möchte deine Liebe erfahren. Und das machen wir einmal und dann ist das erledigt und kommen dann in eine persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Das ist es. Und wir sind somit ihm zugewandt mit unseren Herzen. Es geht nur, Jesus Christus interessiert sich nur, was unsere Herzen anbelangt. Nicht, dass wir gute Taten vollbringen und irgendwie seine Liebe verdienen müssen. Das ist völlig falsch. Und das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Wir können in persönlichen Beziehungen mit ihm wachsen und seine unerschöpfliche Liebe, die wirklich bedingungslos ist, tagtäglich erfahren und auch anderen Menschen aufzeigen, indem wir auch anderen Menschen über Jesus erzählen und anderen Menschen von der Bibel erzählen und auch, wie auch hier in diesem Psalm dargestellt ist, die Unerschöpflichkeit und Bedingungslosigkeit als Gottes Attribute. So ist unser Gott erfahren, ein persönlicher Gott, der uns liebt und der sich um uns kümmert. Egal, wer zu ihm kommt. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine unerschöpfliche Liebe hier aus dem Psalm 36, die bedingungslos ist. Es gibt nichts, was wir tun können, um deine Liebe zu verdienen, deine Liebe zu verlieren. Sie ist bedingungslos, unerschöpflich. Wir kommen zu dir als reuige Sünder. Wenn wir Sünde begehen, kommen wir direkt zu dir in Reue und breiten alles vor dir aus. Du siehst unsere Herzen ja sowieso und kommen dann zu dir und erfahren Liebe und Vergebung und bedingungslose Liebe. Und du hilfst uns tagtäglich in unserem Leben. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen und in persönlicher Beziehung zu dir wachsen und in und durch dich, dass du dein Leben durch uns ausdrücken kannst. Das beten wir und wir danken dir, Jesus. In deinem geistlichen Namen beten wir. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.